NRW Verkehr. A2 Oberhausen Richtung Dortmund. Zwischen Dreieck-Bottrop und Gladbeck-Ellinghorst hier 1 Kilometer plus 5 Minuten. Rüber auf die 40. Duisburg Richtung Essen. Zwischen Essen-Zentrum und Essen-Frillendorf 1 Kilometer plus 10 Minuten. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen. Zwischen Bochum-Gerte und Kreuzherne 1 Kilometer plus 5 Minuten. Rüber auf die 44. Kassel Richtung Dortmund. Zwischen Marsberg und Kreuz-Wünnenberg-Haaren 4 Kilometer plus 20 Minuten. Und dann haben wir noch die 45. Hagen Richtung Gießen. Zwischen Hagen Süd und Lüdenscheid Nord 1 Kilometer Stau bis zur Sperrung. Helwig Radio am Abend. Jetzt eine Stunde Musik nonstop. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Letting it all hang out. She's a bread house. Bread. in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. Leise kann jeder. Mach laut. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. Yeah. Hellweg Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Tomorrow's hopeless. At least we had this magic moment. Party für den Kreis Soest im Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. mit Friederike Umminger und Timo Müller. Täglich ab 6. Ladies, das ist unser Tag morgen, der Weltfrauentag. Ja, aber so wie du das sagst, klingt es ein bisschen nach Bollerwagen raus und um die Häuser ziehen. Der Weltfrauentag hat ja einen ernsten Hintergrund. Und wenn sich jetzt welche fragen, Weltfrauentag, braucht es den überhaupt noch? Dann ist die Antwort ja. Genau, noch immer verdienen Frauen weniger als Männer. Es sind zu wenig Frauen in der Politik. Kindererziehung und Haushalt bleibt auch immer noch meistens an uns Frauen hängen. Dieser Tag ist also absolut wichtig und hat seine Daseinsberechtigung. Und deswegen gibt es morgen im Kreis Soest auch einige Aktionen. In Lippstadt gibt es eine Ausstellung Frauen in der Kommunalpolitik oder in Warstein wird auf Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht. Weltfrauentag morgen bei uns. Hellweg Radio am Morgen mit Friederike Umminger und Timo Müller. Auch morgen wieder ab 6. DJ Enrico Ostendorf in the Mix bei Hellweg Radio. Nonstop Music für uns im Kreis Soest. In a dream, real is just behind the door. In the mix, jetzt bei Hellweg Radio. kann jeder. Mach laut. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Helwig Radio. Was more and more resembling a zoo. In the Mix. Immer donnerstags, freitags und samstags ab 20 Uhr. Bei Hellweg Radio.